Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe von Filmflimmern. Heute mit Niklas, Rabi und mir, Robin. Ja, jetzt ist es also soweit, der erste Podcast von uns. Wir sind alle ziemlich aufgeregt, wie es wohl werden wird. Wie geht's dir so, Fabi? Wunderbar. Und dir, Niklas? Ja, ich hoffe, wir kriegen alles durch, ja. Durch die Leitung. Denke ich auch. Ich bin mal gespannt, wie lang wohl unser erster Podcast werden wird. Und Niklas, du kannst ja mal so ein bisschen erzählen, wie so unser Podcast ablaufen wird. Also, ich denke mal, wir haben hier verschiedene Themen, haben wir uns hier aufgeschrieben. Aktuelle Themen, Sachen, die wir im Internet gefunden haben. Also einfach cooler Stuff. So ja, was. Krams, die wir toll finden, die man sich angucken kann. Das hat jetzt aber ja nicht so mit Filmen zu tun, aber trotzdem machen wir das. Ja, genau. Weil wir total subjektiv sind. Wir geben unsere Meinung zu jedem Film, also nicht zu jedem Film, aber zu den Filmen, die wir in letzter Zeit gesehen haben, worüber gesprochen wird. Also ich denke mal, Filme, die worüber jeder spricht, so wie aktuelle Kinofilme, haben wir auch gesehen und geben unsere Meinung dazu ab. Aber auch Sachen wie Projekte, die bald anlaufen werden, Projekte, die bekannt geworden sind, dass die irgendwann abgedreht werden. Und ja, solche Sachen. Also ein paar Insider-Informationen, die man nicht so leicht auf der Straße findet, wo man sich so ein bisschen umhören muss. Nur auf kino.de oder so. Aber oder hier bei uns aus unserem Podcast. Dafür sind wir ja da, dass wir den Leuten Informationen geben und also wir hoffen, euch gefällt's. Ja. Das Ganze locker und flockig. Genau. Ja, dann lass mal ins erste Thema einsteigen. Das erste Thema, was wir haben, ist gleich eine Bekanntmachung. Nämlich, wen haben wir hier? X-Men und sowas. Wir haben Wolverine. Wolverine, wie war Wolverine Origins? Nicht toll. Nicht toll. Ich fand's nicht toll. Also, sie hätten einfach dieses X-Men weitermachen sollen. Ich finde auch ein X-Men 4 wäre richtig, ich glaube, X-Men 4 wäre richtig gut gewesen. Ja, aber allgemein finde ich, die X-Men-Filme sind ja schon ein bisschen ausgelutscht. Die ersten beiden waren noch gut, der dritte ging auch noch so. Ich hätte Stopp sein können und sie hätten die anderen beiden ein bisschen besser aufziehen sollen. Ja, aber ich glaube, ich fand den dritten eigentlich ganz okay. Also, ich weiß nicht, was du hast. Der lief letztens wieder im Fernsehen, ne? Ja. Ich glaube, ProSieben. Also, ich fand das ein bisschen albern, dass die Toten dann irgendwann, ich weiß das, wie hieß die Frau, Jane war das? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall diese Frau, dass sie, wenn sie halt gestorben sind, explodiert sind und das war doch so cool. Die sind einfach die sind nicht irgendwie geplatzt, sondern sie sind ein Pixel aufgelöst, haben sie sich. Da ist doch der Professor auch gestorben. Ja, das war Xavier. Xavier ist gestorben. Aber habt ihr noch bis zum ganzen Ende geguckt? Ich habe den voll durchgeguckt. Zum Schluss war es. Ja, genau, zum Schluss, er hat ja am Anfang noch geredet, wir spoilern überhaupt nicht, hat er ja darüber geredet, also jetzt ausmachen, wenn ihr es nicht hören wollt. Ob das jetzt, wenn man es könnte, sich einfach in anderen Menschen verpflanzen und so bla bla bla. Und am Ende stirbt er ja, also er stirbt ja im Laufe des Films und am Ende wacht er halt in anderen Körper auf. Und da hätte ich echt gedacht so, boah, dann kommt jetzt auf jeden Fall X-Men 4. Aber nein, sie kommen mit Wolverine Origins. Ja, und naja. Und was sagt ihr, wie wird denn der zweite Teil von? Auf jeden Fall, der zweite, wir haben jetzt hier noch den zweiten Teil jetzt hier und Wolverine hat seine neuen Kräfte sozusagen nicht, also er denkt, er hat sie nicht wirklich unter Kontrolle. Und wenn man seine Kräfte nicht richtig unter Kontrolle hat, wo geht man dann hin? Nach Japan zu den Samurai und versucht dann seine Kräfte unter Kontrolle zu kriegen. Ich weiß nicht, wie gefällt euch das? Ja. Hört sich abgedreht an. Aber es soll ja sehr nah an den Comics dann trotzdem sein. Ich glaube, ich habe die Comics, glaube ich, jetzt nicht so ganz im Kopf. Aber ich habe gehört, dass das halt auch schon sehr im Comic-Style dann noch drin sein soll. Steht was dazu, ab wann es den Film geben soll? Ab wann auch noch nicht. Das war einfach nur so die Bekanntmachung, dass zwar so ein Drehbuch geschrieben werden soll oder in der Mache ist, aber darum soll es gehen. Samurai, Wolverine. Aber weiteres nicht bekannt, wer es produzieren wird, wer der Regisseur sein wird. Weiteres weiß ich gerade nicht. Ja, Yakuza und so soll da auch mit verstrickt sein, was ich da gelesen habe. Ja, bleibt also spannend, was daraus werden wird. Ja, nächste Sache hätten wir hier noch eine Comic-Verfilmung, Spider-Man. Ich weiß nicht, erwarten viele von euch Spider-Man 4? Nein. Hättet ihr nach Spider-Man 3 einen 4 haben wollen? Ich hätte nach 1 keinen mehr haben wollen. Also ich fand den ersten ja richtig gut. Ich habe mich richtig drauf gefreut, den ersten Teil zu sehen. Spider-Man, ich war richtig euphorisch, wollte unbedingt ins Kino, hab mir dann noch extra noch ganz spät abends so eine Kinokarte gekauft, weil ich es nicht mehr aushalten konnte. Damals war ich noch ein bisschen kleiner, da ging das nicht mal eben so schnell. Ja, und dann, den fand ich richtig gut. Umsetzung. Ich fand es war glaube ich Spider-Man 2 mit dem Octopus. Richtig, ganz genau. Da fand ich die Szene am besten mit dem Zug, wo er den Zug aufgehalten hat. Ich fand, es ist eigentlich eine meiner Lieblingsszenen, so auch nicht nur Spider-Man, sondern so auch allgemein, was man so in meinem Kino gesehen hat, weil Peter Parker sich da richtig richtig ins Menschenretten reinlegt, sozusagen, genau. Das Zeug legt und die ganzen Kräfte da auf sein ganzes, seinen Anzug reißt und bis dahin war es richtig gut eigentlich und dann kam der Spider-Man-Verfall. Ja. Spinnennetz hielt nicht mehr. Und Peter Parker in Depression. Und dann werden ja auch ein ganzer Haufen von Gegnern aufgefahren im dritten Teil. Dann haben wir ja wieder Harry, der dann irgendwann merkt, oh, er hat ja doch meinen Vater umgebracht. Das meinte er es ja dann wieder. Dann haben wir noch diesen Sandmann. Und Venom, diesen Schwarz. Das fand ich richtig gut, dass der immer wieder drin vorkam, weil den hat man ja noch gar nicht gesehen. Nee, und das ist nicht. Ja in den Comics so eine Hauptbösewicht. Ich merke gerade, den Film darf echt keiner sehen, der nicht gespoilert werden möchte. Ja, stimmt. Das sind doch die so Hauptleute, die werden auch in den Trailern auch gezeigt, die Leute. Ja, gut, stimmt auch. Aber die werden immer älter, ne? Wo wir auch, glaube ich, zum Punkt kommen mit dem vierten Teil. Ja, der vierte Teil. Kurz und schmerzlos kommt wohl nicht. Also gut. Der vierte Teil wird nicht. Ist ja auch so. Ist gecancelt. Trilogien sind sowieso total. Matrix, Herr der Ringe. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass dieses ganze Spider-Man-Sache halt immer auffahren von neuen Gegnern. Das hatte so langsam auch so einen Serien-Style, wo jetzt immer pro Woche kommt dann ein neuer Gegner oder sowas und die werden dann immer nach dem gleichen Schema gleich. Naja, sie hatten sich ja erst was für Spider-Man 4 überlegt, wie sie es eigentlich hätte machen wollen, sodass nicht jetzt mal die Geschichte weitergeführt wird, sondern sie wollten eigentlich was machen. Die hatten auch wieder diesen Vulture hatten sie als Gegner, glaube ich, drin gehabt. Dann war ja auch noch gerüchtet, dass Mary Jane schwanger sein sollte, weil es war ja dieses Casting drin, dass ein Kind gesucht wird, ein rothaariges Kind. Und was ich auch interessant fand, was ich noch gar nicht wusste, ist meist für solche Kinderszenen, wo wenn du einen Film drehst, wo du ein Kind hast oder so, dass dann meist immer Zwillinge gesucht werden, weil du per Gesetz ein Kind darf nur eine bestimmte Zeit lang am Set, also ein paar Stunden am Set sein. Und damit du halt länger mit dem einen, also wie man denkt, mit einem Kind arbeiten kann, nimmst du einfach zwei Kinder, die gleich aussehen. Und somit das wusste ich auch noch nicht. Und somit hast du halt diese Sachen. Also das waren dann so die Gerüchte, ja, Mary Jane jetzt schwanger und bla blub und solche Sachen. Und das, was ich noch gelesen hatte, war, dass sie eine Vorgeschichte machen wollten. Also gar nicht weiter in der Geschichte, sondern praktisch Peter Parker in jungen Jahren. Ja. Wenn man nicht weiter in die Zukunft möchte, geht man halt in die Vergangenheit. Ja, aber das ist auch ein bisschen blöde, weil... Das machen die immer, also... Ich meine, was soll denn passieren? Ist Peter Parker dann nichts? Ja, rennt er mit seinen unfähigen Kräften. Am Anfang ist er ja der Loser. Und das war ja dann auch wieder im Gespräch, wurde ja so gemunkelt, dass, ja, was machen wir jetzt ohne Tobey Maguire und so, weil die hatten sich ja dann zerstritten. Was wird denn jetzt anstatt von Spider-Man gedreht? Nicht anstatt, sondern was wird denn jetzt als Spider-Man gedreht? Ja, Vorgeschichte. Okay. Aber wie du schon gesagt hast, das ist jetzt gecancelt. Gecancelt. Kein Spider-Man 4. Also ich... weiß nicht, die Marke, ich glaube nicht, dass sie die Marke Spider-Man weghauen. Ist Spider-Man Marvel oder so? Ich habe da keine Ahnung. Doch, Marvel, Spider-Man ist Marvel. Ja, hat nicht Disney jetzt gerade Marvel gekauft oder sowas in der Richtung? Oh. Ich glaube schon. Disney. Ich glaube, ich habe irgendwo auf einer irgendeiner Newsseite, glaube ich, gelesen. Ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht weiter spekulieren. Nichts weiter aus dem Fenster lehnen, sonst können wir alles nochmal neu aufnehmen. Ja, aber zum Glück ist es ja auch alles sehr subjektiv. Also, wenn ihr zuhört. Unsere Meinung, zählt. Vielleicht teilt er sogar unsere Meinung, das wäre so ziemlich schön. Ja, Peter Parker 4, Spider-Man 4. Mit Peter Parker 4. Als Jim. Naja, auf jeden Fall, der Sam Raimi, der diese ganze Sache als Regie eigentlich gedacht war und das Ganze geführt hatte, wird ja auch gefragt, was macht er jetzt? Und eine Sache, die er ja gerne machen würde, wäre der epische Film World of Warcraft. Okay, nicht schon. Wir drehen einfach ein Spiel, einen Film zu einem Online-Rollenspiel. Ja. Ja. Bringe Rolle A nach B. Ja, ich frage mich, wie könnte man World of Warcraft verfilmen? Ja. Ohne Scheiß. Wie, ja, einfach. Das ist ja eigentlich. So ein Fragezeichen einfügen, so ein goldenes. Klick, fertig. Nee, aber das ist World of Warcraft, das ist ja. Kontinent, also die ganze Welt ist im Krieg. Also das ist ja das sozusagen, dass dieses ganze Bündnis mit dir bröckelt, ja, und dann mach mal einen Film draus. Ja, die machen wahrscheinlich dann eine Grundstory draus und dann wird das schon irgendwie gefilmt. Aber naja, wie immer bei solchen Spieleverfilmungen, ich habe wenig sehr qualitative gesehen. Was ich ganz gut fand, war die Resident Evil-Reihe. Also da bin alle. Ich... Okay, nicht alle, aber ein paar waren gut. Also der erste war gut, wie es immer meistens der erste gut ist. Der zweite, den fand ich auch gut, ab dritten ging schon los. Ich weiß nicht, welcher Teil von Resident Evil ist es, wo sie da dieses Hochhaus runterrennt. Weißt du das? Das weiß ich gerade gar nicht auswendig. Auf jeden Fall, die war der Teil sehr schlecht. Den habe ich mir auch ganz angeguckt, der war einfach schlecht. Ich glaube, das Thema können wir auch abhaken, Spider-Man und so. dann haben wir als nächstes haben wir einen kleinen, ja, eine kleine Voraussage, keine Voraussage, sondern was es ganz sicher ist. Munkel. Man munkelt, dass am 21.10. Zero Gates rauskommt mit, wer kann es am besten raussprechen? Ich traue mich nicht. Komm, naja, auf jeden Fall, ja, mit Bruce Willis, das ist, dieses ganze Maschinending, das Matrix 2. Ja, ja, Matrix 2. Ich weiß nicht, Matrix. Auf jeden Fall ist es ja so, dass die Menschen es leid geworden sind, vor die Tür zu gehen. Ich meine, es ist auch immer schwer, die Tür aufzukriegen und sowas. Das geht mir auch selber so. Ich meine, besonders wenn es jetzt gerade draußen kalt ist und sowas, wer möchte da nicht so einen Roboter haben, der für einen selber rausgeht? Ja, und man steigt halt in diesen Roboter. Die Roboter sind super perfekt, sehen super schön aus. Altern natürlich nicht, du selber alterst zwar, aber du musst dich ja nicht mit deinem hässlichen Selbst, musst dich ja nicht nach draußen begeben. Und dann lebt die Menschheit so halt in ihren Robotern vor sich hin, bis dann auf einmal halt ein Mord passiert. Und normalerweise ist es ja so, dass wenn du der Roboter stirbt, dann stirbst du ja selber nicht, weil du bist ja nur sozusagen nur derjenige, der das Ganze fernsteuert. Aber bei dem einen Mord ist es halt so, dass die Person, auch die den Roboter fernsteuert, auch stirbt. Also eine Art Rückkopplung. Ja, also alles tot. Nicht nur Roboter tot, auch der Mensch an sich ist tot. Und das dann halt, so wie es im Trailer aussieht, ist es halt so, dass Bruce Willis dann... Ich finde, bis jetzt hattest du einen leichten Touch von Minority Report. Ja, vielleicht. Keine Kriminalität mehr, alle sind abgeschottet, nichts kann uns mehr passieren und dann passiert wieder irgendwas, was nicht vorhergesehen ist. Auf jeden Fall ist es halt so, Bruce Willis läuft los und... Ja, Bruce Willis einfach. Der hinterfragt die Gesellschaft, ja, dann, die sich da entwickelt hat und... Alles ist perfekt, nur der eine ist böse, also Bruce Willis ist böse. Warum willst du diese perfekte Welt zerstören? Wir sind doch alle so toll. Wie machen die das denn eigentlich mit kleinen Kindern? Kriegen die auch einen kleinen Roboter? Oder sehen die schon super heiß und geil aus? Das wird im Trailer wird das nicht gesagt und so. Also ja, ich weiß es nicht. Also bin gespannt. Ja. Film muss man sich gleich, ich denke mal, man müsste den Film auch angucken. Aber ich bin auch schon scharf auf den Film. Also ich würde ihn mir auf jeden Fall gerne angucken. Ich kann es auch nicht mehr erwarten. Leider weiß ich. Also ich hab gehört, dass der Film jetzt auch nicht so jetzt großartig so ein Action, also doch klar, natürlich Action drin, ist es Bruce Willis und so. Aber Bruce soll, Willis, also, Punkt. Ja, Bruce Willis mit Action und so. Und er soll aber auch philosophisch sein und so, also auch sich ein bisschen mit der ganzen Thematik auseinandersetzen. Das ist das Interessante daran. Ja, Next Thema. Next Thema. Das ist, ach so, ja genau, dann wusste ich ja am Anfang nicht, was ich als erstes nehmen sollte. Dieses Thema hier mit Zero Gates oder das nächste Thema, nämlich das 80er Jahre Fernsehspektakel. Was war es denn? Das A-Team. Das A-Team kommt zurück. Oh mein Gott. Ah. Es war so cool. Ich glaube, wenn wir, also in meiner Generation jetzt erstmal denken, so, das A-Team, wer ist denn das? Also ja, Mr. T. Ach so, Mr. T, das ist doch der von World of Warcraft, der diese Werbung macht. Ja, ja, genau. Aber nein, wenn mein Vater auf der Couch sitzt und ein A-Team gucken, das war cool. A-Team war, ja. Ja, A-Team ist einfach cool. Das darf man nicht zerstören, dieses, oh. Also ich weiß nicht. Hast du auch den Trailer geguckt? Ich habe den Trailer geguckt, ja. Ey, fandest du ihn schlecht? Ja. Hätten sie wenigstens das Theme 1:1 übernommen, es wäre perfekt gewesen. Also was man zu sehr sagen muss, also früher war es A-Team, waren ja diese alten Vietnam-Veteranen und die wurden halt gejagt, bla blub. Jetzt sind es aktuell sind's Irak-Krieger, die... die haben das in die moderne Umfeld. Die haben das in die moderne Welt rein. Oh, und das ist gleiche Thematik, ja. Bloß halt, dass sie jetzt im Irak waren und da haben sie böse Sachen angeblich gemacht. Und gibt's da auch Mr. T? Ja, also Mr. T jetzt an sich nicht, aber der... Mr. T wurde gefragt, ob er mitspielen will. Will er aber nicht, weil er Angst hat, dass man ihn vermarktet. Mr. T hat Angst, dass man ihn vermarktet. Mr. T, wieso vermarkten? Also, ja, er hatte keine Lust, dass man so sagt, so auf den Plakaten steht dann, mit Mr. T. Also so wie ich das gelesen habe. Die vermarkten ihn doch jetzt schon bei World of Warcraft. Also Mr. T heißt jetzt, also normalerweise die Figur, das ist ja dieses Sergeant Bosco B.A. Baracus. Und der wird jetzt gespielt von Quentin Rampage. Also Rampage ist sein Beiname. Jackson. Kenn ich nicht. Wer ist das? er hat verschiedene Besetzung. Ja, nee, er hat verschiedene Filme gemacht. Was man hier sieht, sind so Sachen wie einen Moment, ich muss mal eben kurz nachgucken, was wir hier haben. Wir sind ja auch nebenbei hier mit dem Internet verbunden, um ein bisschen ein paar Informationen noch manchmal rauszuziehen. Also es gibt die Möglichkeit, entweder ihr surft selber im Internet oder wir surfen für euch. Ja. Also er hat Filme gemacht wie Death Warrior, das war 2009. Dann hat er noch Filme gedreht wie Duel of Legend. Das kommt noch raus. Das wird auch 2010 rauskommen. Wikipedia ist schon was Feines. Ja. Er hat Filme gemacht, wie er war bei Filmen wie Hell's Chain, Never, Surrender, UFC, Unreal. Kenn ich nichts von. Ich weiß nicht. Man merkt, wir sind alle sehr qualifiziert. Nein, aber vielleicht ist er echt so ein, vielleicht ist es ja echt so ein mehr so ein amerikanischer Schauspieler, den man hier zu lange nicht so kennt. Oder irgendwie, ja, ich oder weiß einfach nicht. Ein schlechter Schauspieler für einen schlechten Film. Auf jeden Fall, er hat von auf den ersten Blick habe ich gedacht so, Mr. T, also wir nennen ihn jetzt einfach mal Mr. T. Mr. T ist dicker, ein bisschen dicker geworden. Also er sieht ein bisschen dicker aus als der ursprüngliche, wie man ihn halt gedacht hatte. Hat aber die gleiche Frisur und so, fährt einen Hammer. So sitzt im Trailer gezeigt. Sieht so ein bisschen aus wie traurig. Sieht so die eine Szene, wo er sagt so, ja, bauen die auch noch, wird das schon, also ich weiß nicht, stand da noch irgendwas zu? Also der Trailer, boah, das war echt sowas von mies. Also die coole Szene war ja, ihr Flugzeug wird abgeschossen und das Flugzeug zerspringt und was hat das A-Team im Flugzeug versteckt? Ein Panzer. Und der Panzer wird von Fallschirm gehalten und dann sitzen die in der Luft auf diesem Panzer und ballern halt dann auf diesen Angreifer ballern sie auf dem Angreifer ein und diesen Film werde ist ich es cool einen fliegenden Protest Panzer zu haben gucken. Ich weiß nicht, mal gucken, also ist es cool einen fliegenden Panzer zu haben, ich glaube einen fliegenden Panzer gab es noch nicht, oder? Ich war neulich, apropos so Trash-Filme, die man mal angucken kann, Ich war neulich im Zombieland, der war lustig, kann ich jedem empfehlen, Zombieland angucken. Muss ich noch gucken. Ja, echt, da springt das Nerdherz höher. ja, ich meine, A-Team kommt im Sommer, kommt es, glaube ich. 2010. Ja. Das A-Team kommt zurück. Hey, sind wir alle sehr gespannt. Ja, also ich weiß nicht, ob ich mir angucke, vielleicht mal gucken. Also ich denke mal. Ich denke mal so. Ja, dann nähern wir uns auch so langsam in unseren Top-Themen. Ja, wer kennt ihn nicht, den Herr der Ringe-Kram, den wir hier haben? Herr der Ringe 1, 2 und 3. Ich weiß nicht, ob das jetzt viele wissen oder so. Ich weiß es auf jeden Fall. Ich habe das Buch auch gelesen. Der kleine Hobbit wird ja verfilmt. Und in welchem Buch stand das? Wie, in welchem Buch stand das? Du meinst eben, du hast es im Buch gelesen. Ja, ich habe das Buch Der kleine Hobbit gelesen. Ach so, ich dachte, du hättest im Buch gelesen, der Film wurde verfilmt. Ja, das stand ganz am Schluss vom kleinen Hobbit-Film. Wenn man die letzte Seite rückwärts liest. Dann steht da drin, es wird eines Tages geschehen, dass Peter Jackson einen Film von den nächsten und so weiter. Ja, ist es denn, das ist ja die Frage, ist denn Peter Jackson wieder Regisseur? Peter Jackson ist der Produzent von dem Ganzen hier. Und wir haben Guillermo, ich weiß es nicht, ich bin kein Spanier, ich hatte auch nie Spanisch, ich kann es wahrscheinlich nicht aussprechen. Doppel-LWJ. Was? Wenn Doppel-L in dem Namen vorkommt, muss es wie J aussprechen. Ach so, okay, also ich würde ihn jetzt Guillermo del Toro aussprechen, aber nennen wir ihn auch so einfach. Okay, also Guillermo del Toro. Auf jeden Fall, der wird das Ganze der wird die Regie führen und es wird geplant, dass 2011 der Film rauskommt. Oh, da sind sie ja schon fleißig am Drehen, oder? Nee. Oh, also wie kommt's? Das Ganze wird, also sie wollen drehen, sie haben aber bis jetzt noch keine Genehmigung. Zu viele Gewaltszenen? Sie wollen ab Juni wollen sie anfangen zu drehen, aber es ist halt so aktuell, also er möchte im Juni wollen sie drehen, aber sie haben bis jetzt noch keine Genehmigung davon. Also kein Geld, oder? War das kein Geld? Das war so, dass... Also kein Geld kann es nicht sein, die haben ja mit Herr der Ringe ordentlich was eingespielt. Ja, Geld kann eigentlich nicht liegen. Ach so, ja genau, dieses MGM ist in finanziellen, also die Finanzkrise ist natürlich hier an allen Sachen schuld. Wir sind ja hier in der Finanzkrise, habe ich natürlich. Doch das Geld. Doch das Geld. Ja, also ich glaube, Geld einspielen will das Ganze, aber das Ganze muss ja auch produziert und freigegeben und alles muss gemacht werden. Und das Ganze ist einfach noch nicht so richtig, kein Geld da, MGM hat kein Geld und... Du bezahlst das erstmal aus eigener Kasse oder so, ne? Ich weiß es nicht, also das grüne Licht ist... Ich habe irgendwo gelesen. Das grüne Licht ist noch nicht gegeben, aber er will halt drehen und ich denke, es wird toll. Wobei, wenn wir jetzt hier schon wieder bei Spider-Man waren und so, es war ja eine Zeit lang ja auch ein Gespräch, also es wurde das Gerücht aufgegeben, dass Bilbo Beutlin von Tobey Maguire gespielt werden sollte. Was? Und das wird nicht so sein. Also, zum Glück. Ja, also ich weiß nicht, habt ihr zufällig das Buch gelesen, Der kleine Hobbit, wisst ihr, worum es geht? Ja, ich hab's gelesen. Ja, ja, und also ich hab's schon lange, ich hab's, als ich klein war, hab ich's gelesen. Ich weiß nicht, hast du frischere Erinnerungen als ich? Ich weiß nur noch den ersten Satz. In einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit. Könnte auch ein Anfang von einem Lied sein, aber. Nein, ich weiß nicht, ob wir jetzt die Geschichte vom kleinen Hobbit erzählen. Nee, also ich glaub nicht, aber ich. Na, nee, lassen wir mal die Leute sich überraschen lassen. Also ich denke, wenn das Ganze so toll gemacht wird, wie Herr der Ringe, dann, ich denke, ein super Film wird das dann sein, oder? Und wird auch auf jeden Fall sein Geld einspielen, ja, weil klar. Jeder reingehen wird. Also. Ach, Paul, das Problem bei solchen Filmen ist ja auch immer, am Anfang sind die Erwartungen so hoch, jeder erwartet was. Jetzt bezüglich mit Herr der Ringe, der war ja auch ziemlich gut, jetzt erwartet man, na gut, der kleine Hobbit muss auch super gut vielleicht werden. Ich hab die Befürchtung, dass zu viel Action erwartet wird. Kann das sein? Ich weiß nicht. Na, die Frage ist, vielleicht wissen ja noch nicht so viele Leute, dass es den Film gibt, dann haben wir das Glück, dass noch keiner was erwartet. Ja, das kann auch sein. Vielleicht hat auch keiner eine Ahnung, dass es das Buch gibt. Auf jeden Fall, ich glaube, wir sollten aufhören zu reden. Wir spoilern vielleicht noch zu viel. Nachher nehmen wir den Leuten noch irgendwelche Sachen weg. Wir schreiben einfach vorne Spoiler-Gefahr. Wirklich so richtig so ein riesiger blinkender Button irgendwo hin. Achso. Ja, ich denke, das kleine Hobbit-Ding ist jetzt hiermit auch abgeschlossen. Und kommen wir jetzt zu? Nee, da ist noch eine Sache. Ich habe gerade gesehen, dass ich noch was übersprungen habe. Nämlich, Dune kennt ja wahrscheinlich jeder. Dune, der Wüstenplanet. Also ich glaube, man kennt eher den kleinen Hobbit als Dune. Ja, deswegen, ich habe den leider den Fehler gemacht. Ich habe das hier übersprungen, ich habe es nicht so schnell gesehen. Ja, es wird ein Dune-Remake gemacht. Zuerst wurde ja. Cool. Aber warte mal, noch ein Dune-Remake? Ich meine, es gab erst den Film ganz früher, ich weiß nicht genau das Jahr. Auf jeden Fall sehr alt. Ja. Dann gab es jetzt letztens so eine Free-TV-Verfilmung. Es gab auch eine Fernsehserie. Ja, also ein Dreiteiler davon. Ja. Irgendwie so in die Richtung. Ich glaube, dann gab es sogar noch eine Fernsehserie, wie du gesagt hast. Und jetzt schon wieder spektakulär. Ist aber nicht so, ich glaube, das ist nicht so bekannt. Also doch, vielleicht schon bekannt bei manchen vielen Leuten, aber ich glaube, das ist schon wieder in Vergessenheit geraten. Also ich selber habe nicht so viel von Dune mitbekommen. Also ich bin da eher nicht so der Dune-Spezialist drauf. Ich habe das immer wieder so ein bisschen im Fernsehen gesehen und so und dachte mir, wow, ganz cool. Aber das Einzige, was mir immer, wenn ich glaube, das ist aber bei jedem so, wenn ich Dune sage, dann denke ich an diesen Wüstenwurm. Dieser Wurm, verdammt. Das ist der Wüstenwurm. Ja, Dune ist ein Wüstenwurm. Ja, Dune. Der ist so. Nein, das ist der Planet, aber viel mehr weiß ich auch nicht darüber. Ich weiß, dass es halt über diese Königsfamilien geht und dass die dann auch so blaue, leuchtende Augen haben und so ein Kram. Aber ich weiß nicht viel über die Geschichte. Und ich glaube, das geht vielen auch so und ich glaube, das wird auch viel, viel Erfolg haben. Also, wenn es gut gemacht ist, wird es auch viel Erfolg haben, so ein Remake zu haben. Und jetzt ist er auch von Hancock weg, dieser Regisseur, ne? Ja, der Peter Berg ist weg. Also, was heißt weg? Er möchte den Film anscheinend nicht mehr drehen. Und jetzt haben wir, glaube ich, eine ganz gute Chance darauf, dass wir ein gutes Dune kriegen, weil endlich ein guter Dune. Ich weiß nicht. Ich habe eine gute Dune gemacht. Ich möchte jetzt hier keine Vorurteile irgendwie loslegen. Aber das wird Neil Blomkamp wird das Ganze, der Regisseur von District 9. Der wird das Ganze unter seine Fittiche nehmen. Und nein, der wird es nicht. Und also es kann sein, dass es unter Fittichen. Oder halt Neil Marshall, der hat Doomsday gedreht hat oder The Descent. Davon habe ich jetzt aber auch nicht so eine Ahnung. Das ist, glaube ich, wieder das gleiche wie mit unserem Mr. T. Da wissen wir auch nicht so genau vieles drüber. Ja. Also ich würde mich freuen, wenn der Neil Blomkamp das Ganze machen würde, weil der mit District 9 auch bewiesen hat, dass er auch ziemlich cool. Der kann auch gut, ich finde, der kann auch gut mit solchen, der kann so ein Thema super rüberbringen, finde ich. Also District 9 war auch echt so ein Hammer. Also Science Fiction ist ja anscheinend auch sein Ding. Ja. Cool. Ich weiß nicht, hast du District 9 geguckt? Ja, ich habe District 9 gesehen. Und wie fandest du es? Top. Ich fand's auch top. Richtig gut umgesetzt. Wobei, ich habe ja ab und zu gehört, dass so das letzte Ende so zu klischee-mäßig sein soll. So, ah. Ich glaube, ich sag's jetzt nicht, oder? Nein. Es ist zu klischee. Es ist ziemlich gut, aber zum Schluss wird. Spoiler. Ja, gut, aber wir versauen den ganzen Leuten die Filme. ich glaube, wir werden uns bessern. Das ist ja unsere erste Folge. Und ich glaube, wir werden uns nicht, in den nächsten Sachen, wenn wir noch weitermachen, werden wir nicht so. Spoilern. Auf jeden Fall habe ich gehört, dass viele gesagt haben, das Ende ist ein bisschen klischee-mäßig. Und der wird das gut machen. Wenn er es wird. Es ist ja noch nicht fest, dass das wird. Und Science Fiction. Ich glaube, wir sind schon auf der richtigen Sparte Science Fiction. Oha. Ach, das, was ich so lange gewartet haben. Geht's endlich los? Ja, geht's um Pocahontas? Pocahontas the movie. Ja. Nein, ich glaube, wir haben ja die Spannung, ist unsere, ich weiß nicht, hat man wahrscheinlich nicht gemerkt, aber unsere persönliche, also meine. Es soll jetzt eine weiße Pocahontas geben. Warum? Was, wie? Weiße ich Pocahontas. Blau? Das blau. Nein, also mein persönlicher Spannungsbogen hier war ja, dass wir auf Avatar hingearbeitet haben. Avatar mit dem schrecklichen deutschen Untertitel Aufbruch nach Pandora. Aber es deutet ja schon so einiges an. Untertitel gibt ja immer die Möglichkeit, dass was ist. Ach so, ja, Avatar, also ich werde jetzt mehr auf Avatar noch eingegangen, aber es wurde ja bestätigt, dass, also wurde bestätigt, James Cameron hat bestätigt, dass er daraus gerne eine Trilogie drehen würde. Also dann kommt noch ein zweiter und dritter Film. Seiner Meinung nach, wann das Ganze wird. Also er hat gesagt, ja, ich hab Lust. Ja, dabei ist er ja eigentlich gar nicht so der Fan von Trilogien. Ja, wird auch gesagt, aber ich fand, warte, Terminator kann man ja gleich wieder rüberziehen. Terminator 1, 2, 3. Die waren aber gut. Die waren gut. 4 war wie war 4? 4 war gut, aber am besten bei 4 war auf jeden Fall das Sounddesign. Das fand ich richtig gut. Also Respekt. Ja, auf jeden Fall. Ja, Avatar. Der Film schlägt voll durch, würde ich mal sagen. Also ja, der hat sich aber auch erst später, ne? Also bei uns im Kino zum Beispiel war das so. Also man muss als Information sagen, Robin arbeitet im Kino. Ja, ja, genau, als Projektionist. Ein bisschen Film auflegen und Spaß haben. Genau. Nee, das war ja so, wir konnten beobachten, dass in der ersten Woche war ja fast gar nichts los, wobei in Deutschland war ja auch ein bisschen Wetterchaos mit dem Schnee, dass vielleicht einige Leute gesagt haben, wir gehen erst später ins Kino und auch vielleicht waren ja auch die Feiertage kurz davor Weihnachten, dass man da einfach nicht die Zeit hatte, ins Kino zu gehen. Und naja, wir haben im Kino schon so spekuliert, naja, vielleicht wird es doch nicht so. Nee, obwohl es war ja gar nicht so groß angekündigt, ne? Also wir haben wenig Werbung gemacht, allgemein hat man auch wenig Werbung draußen gesehen. Ich meine, Disney, eine Weihnachtsgeschichte, überall Werbung voll, auch oben kurzer, auch oben auch überall Werbung und die ganzen neuen 3D-Filme, die haben jetzt richtig viel Werbung gemacht und Avatar ist ja auch ein 3D-Film. Ich habe ihn nur in 3D gesehen, in 2D habe ich ihn gar nicht gesehen. Ich habe auch nur 3D. Ich muss zu meiner Stunde gestehen, ich habe in 2D geschaut. Echt? Du hast ihn in 2D? Echt? Ja. Ich dachte, du hast ihn in 3D geguckt. Nein, ich denke so, Also ich würde, also zu viel Geld oder zu wenig Geld? Zu wenig Geld, nein. Dass man nicht reservieren kann, regt mich auf. Ich hab auch direkt gekauft. Also ich habe direkt im Internet gekauft. Also ich konnte nicht reservieren. Also ich würde auch vorschlagen, also jetzt die neuen 3D-Filme sind richtig gut. Also es bietet sich fast an, nur noch in 3D zu gucken. Also ich meine, wenn man das so sieht, also man hat normalerweise jetzt jahrelang dieses verwaschene Bild gesehen. Und gut, manche Projektionisten geben sich ein bisschen Mühe. Das hängt auch mal von denen ab, ob die das Bild jetzt noch mal extra kontrollieren und scharf machen. Aber in 3D, perfekt scharfes also Bild und das Erlebnis einfach. Wobei viele machen auch den Fehler, das muss man jetzt mal sagen, die setzen sich zu weit nach hinten. Weißt du, wenn du hinten sitzt, da hast du nicht diesen guten 3D-Effekt. Und allgemein frage ich mich auch immer, warum die Leute hinten setzen, weil da hast du gar nicht den optimalen Surround-Sound. Du solltest dich am besten in die Mitte setzen, um diesen super tollen Sound plus super geiles Bild zu sehen. Das habe ich auch erst später gemerkt. Also es fing an mit den 2D-Sachen, dass man immer gesagt hat, ja, natürlich ganz nach hinten, wir müssen ganz nach hinten. Da hast du auch am besten Sicht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, so, vorne ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Die ganzen Harry Potter-Filme habe ich immer rechts außen geguckt, weil meine Eltern das immer wollten. Also es hat sich so eingespielt, dass traditionsmäßig immer Harry Potter wird rechts außen im Kino geguckt. Wo war ich denn jetzt gerade? Ach ja, klar, bei den Filmen. Das habe ich jetzt richtig bewusst gemacht bei Avatar, dass ich mich bewusst in die Mitte gesetzt habe und das war wirklich super. Also ich fand, das ist mir auch am meisten aufgefallen, dass halt diese ganze, habe ich als 3D Ice Age 3 geguckt. das war mein erster 3D-Film. Ich war schon, von Ice Age 3 war ich so, also ich meine, als erster 3D-Film war man doch schon begeistert, so, weil man hatte also diese Tiefe und so. Bei Ice Age 3 war das ja so, dass die das als hinterher reingefrökelt haben. Da war ja nicht ursprünglich als 3D, das haben die hinterher noch so ein bisschen, also da wurden gar nicht alle Effekte ausgenutzt. Ach so. Macht das Pixar jetzt nicht auch mit den ganzen Filmen oder so? Ja, ich glaube, die produzieren jetzt alle, die können nur noch in 3D. Auf jeden Fall. Also, wie sieht das überhaupt aus im Kino? Die Aufteilung 2D zu 3D? Weißt du da was von irgendwie, wie das so verhältnismäßig ist? Mit den Besucherzahlen? Ja, genau. Also, ist 3D angenommen? Ja, aber ich würde mal sagen, bevor wir darüber ein bisschen reden, können wir vielleicht ein bisschen inhaltmäßig auf Avatar. Wir müssen nach Avatar. Wir müssen nach Pandora, mehr gesagt. ohne Zweifel, James Cameron hat Titanic gemacht. Titanic hängt jetzt da oben und wird nicht mehr erreicht anscheinend. Bevor man Titanic erreichen möchte, muss man jetzt nochmal an Avatar vorbeikommen, weil Avatar hängt jetzt auch an zweiter Stelle. Und ich würde mal sagen, James Cameron hat dann, wie nennt man das nochmal? Zwei Mega-Erfolge. Ja, Blockbuster. Zwei Megafolge, aber ich wollte irgendwie finanziell oder irgendwie sowas sagen. Ja, ausgesorgt. Für also der hängt da jetzt oben drin und der hat da jetzt echt was hingehauen an zwei Filmen und das sind wirklich Megafilme. Was ich auch schon sehr beachtlich finde ist, ich war ja mit meiner Freundin zusammen in dem Film und ich habe mir eigentlich gedacht, naja gut, so Titanic, klar, das ist gut, ne? Das ist zu romantische Geschichte, natürlich finden das Mädchen toll und gucken sich den dreimal an und weinen und freuen sich und Topfilm. Und ich, gut, meine Freundin ist auch eher so eine, die sagt so, ja, es muss romantisch sein, Happy End und alles. Und so, naja, Avatar ist ja eher so Science-Fiction-mäßig angehaucht, wobei alles sehr ästhetisch, was die Mädchen vielleicht auch ansprechen könnte. Und sie ging in den Film und am Ende des Films meinte sie zu mir, Robin, das war der beste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und das von einem Mädchen und das von meiner Freundin. Ich war total bei mir, ich kann ja auch nochmal so eine Freundin-Geschichte erzählen, weil ich hatte das gleiche Bedenken, weil man sagt ja immer so klischee-mäßig so, Frauen und Science-Fiction, bla. Da gibt's ja auch viel von Mario Barth, so der sagt, naja, gehen wir jetzt nicht auf Mario Barth ein. Aber Frauen und Science-Fiction, dachte ich mir so, wow, wie wird das Ganze? Und dann vorher sind halt die Eltern von meiner Freundin sind auch ins Kino zu Avatar gegangen. Und da dachte ich mir so, oh, weil ja, ist mal klar, ihr Vater ist halt total der Filme-Fan, der guckt sich echt wirklich jeden Film an. Aber ihre Mutter ist halt nicht so wirklich der Filme-Fan. Aber sie war auch ziemlich begeistert von den Filmen. Und sie war auch, sie meinte auch halt, dass man am Anfang, ja, das ist einfach Avatar. Ich glaube, das spoilere ich jetzt mal bewusst denen nicht. Aber Avatar ist einfach, das ist auch ein Frauenfilm. Und meine Freundin fand ihn auch super. Also Avatar ist für beide was. Es ist für Science-Fiction, auf jeden Fall was für Science-Fiction-Fans. Aber auch was für Männer und für Frauen. Und man kann auf jeden Fall im Kuschelplatz da sitzen und denken, boah, ist das schön. Ich glaube, es liegt daran, es gibt so eine gewisse Ruhe, dieser Film. Und auf der anderen Seite ist auch ein richtiger Action-Moment da. Ne? Immer so richtig schön abwechselnd. Man hat auch immer diese Ruhe-Momente, was die Frauen ja eher ganz gut finden. Und was auch sehr gut ist, glaube ich, ist, der Film ist an sich sehr ästhetisch gemacht. Hm. Ist es nicht so, da muss ich zustimmen. Es ist nicht so, alles Militär und alle sind hässlich und es geht nur ums uns überleben, wobei im Endeffekt geht es in diesem Film ums Überleben, aber es ist alles sehr ästhetisch dargestellt. Ich glaube, das spricht die Frauen an. Also Avatar geht um Geld scheffeln, böse Menschen und die Liebe. Das ist Avatar. Kann man so stehen lassen. Und was ich auch toll finde an diesem Film ist noch, dass gut, hin und wieder gibt es so kleine Augenblicke, wo man denkt, okay, das ist jetzt nicht realistisch. Und das könnte nicht sein. Aber ich finde, im Grunde ist das alles sehr gut erklärt, was die da zeigen. Man hat immer das Gefühl, okay, na, das kann gar nicht sein. Das ist aus dem Himmel als so irgendwie so eine Göttlichkeit, die gibt es gar nicht. Aber die erklären das alles so, dass man glauben könnte, okay, das funktioniert so. Das Einzige, das können wir euch ruhig spoilern, was ich mir nicht erklären konnte, ist, wie auf diesem Planeten da diese Berge fliegen. Ja, das stimmt. Da hatte ich keine Ahnung, wie das. Wie nennen sie die alle? Die Halleluja-Berge. Genau, da gibt es Berge, die fliegen. Und ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Warum fliegen die Berge? Das wird nicht gesagt. Ja, die fliegen, aber es sieht schön aus. Ja. Sieht schön aus. Ja, Berge fliegen, das gibt's halt nirgendwo. Ja. Und ich glaube, das macht auch die 15 Jahre aus. Ich decke jetzt mal hier. Ich glaube, Fabian möchte nicht ganz hier rauskommen, aber Fabian mag den Film nicht. Warum mag Fabian den Film nicht? Das darf Fabian sind immer selber dafür. Ja. Fabian, musst du das jetzt mal erzählen, weil Fabian, er deckt denn die Leute ab, die den Film nicht. Ja, ich glaube auch. Ich weiß nicht. Ich bin echt mit keiner Erwartung reingegangen und bin auch mit keiner Erwartung rausgekommen. So. Klar, das ist ein schöner Film. Und wie gesagt, wer sich den Film mal richtig versauen möchte, einfach mal auf Wikipedia Pocahontas eingeben, einmal durchlesen. Perfekt. Also wirklich. Also ich meine, ja gut, es ist wirklich so. Also ja, also ich. Mir war das zu geradlinig. Aber mir war das eindeutig zu geradlinig. Der hätte noch mal so ein bisschen was. Hat das gefehlt, dieses Gefühl. Aber ich hatte von Anfang an, hatte ich eigentlich fast schon die Erwartung, das Ganze wird Pocahontas. Also ich habe schon vorhin im Trailer gesehen, okay, Pocahontas. Na gut, ich habe jetzt Pocahontas nicht gesehen. Aber jeder kennt Pocahontas. Also Grundthema Pocahontas ist, da ist genau das gleiche, da kommt der Eroberer. Nicht Spoiler. Nee, ich spoiler nicht, aber das ist ja das Grundthema. Eroberer kommt und geht in fremde Welt und bla. Und was halt da so drauf kommt und so, das ist Pocahontas und das ist in Avatar genauso. Pocahontas, aber mein persönlicher subjektiver Vergleich ist, ich war jetzt in diesem Film, ich weiß nicht, wie lange er geht, 2 Stunden. Oh, das ist ein Monster. Richtig langer Film. 3 Minuten länger als 2012. Echt? Ja, 2 Minuten länger. 3 Minuten länger. Also um den Dreh, ohne Abspann. Und und 1-2 Wochen oder 3 Wochen später war ich in dem Film Fame, der jetzt auch neu gemacht wurde, dieser Remake, ne? Ja. Ich glaube, der war nur 1 Stunde 30 Minuten lang. Er kam mir vor wie eine Ewigkeit. Also so mal zum Verhältnis. Und also auch die Filmlänge ist total akzeptabel. Ich meine, du gehst da einen richtig langen Film und du hast das Gefühl, der ist richtig kurz gewesen. Also das spricht schon für sich. Ja. Ja, das war Avatar. Denke ich mal. Habt ihr noch so irgendwelche Sachen dazu? Ich glaube, wir haben genug darüber geredet. Ja, ich glaube auch. Guckt euch den Film an. Hatten wir es jetzt eigentlich noch drin, dass wir hier über die Kinocharts reden? Wollen wir noch über die Kinocharts reden? Ich weiß nicht. Ja, also, ja, Avatar. ich glaube, wir haben das genug ausgeführt. Vielen Dank. Wir können auch die Kinocharts weiter ausführen. Also ich habe hier schon... zweite Stelle. Kein Ohrhasen. Zweierküken. Als Ohr. Ich habe Zweierküken. Ja, Ohr. Ich hab Zweierküken geguckt. Männerherzen auch dabei. Guck mal, Männerherzen dabei. Nein, ist nicht dabei. Was ist nein, Männerherzen ist nicht was dabei. Was ist denn mit 2012 los? Ist nicht mehr im Kino. Nein, ist das noch im Kino? Das läuft noch. Das läuft noch, ist nicht mehr drin. ich dachte, die DVD wäre schon raus. Nein, Quatsch, die kommt ja erst im März. Ah! Die DVD kommt ja erst im März. Im März. Und Avatar, die DVD, kommt anscheinend nach Amazon, kommt im Dezember, worüber ich mich sehr aufrege, weil ich den eigentlich jetzt schon wieder gucken möchte. Ich habe mir Dings bestellt. Ein Glorious Bastards Steelbook. Oh. Glorious Bastards. Bastards. Ja, extrem cool. Den könnt ihr euch auch angucken. Ja, den müssen wir auch angucken. Also ja, hätten wir den Podcast zwei Monate oder einen Monat vorher gemacht, dann könnten wir auch darüber reden. Ja, genau. Ja. Aber es ist leider nicht mehr so richtig aktuell. Also manche werden sich vielleicht noch darüber aufreden, warum sie jetzt nicht darüber reden. Tarantino. Aber ich persönlich rede jetzt nicht über Inglourious Basterds. Ich könnte jetzt noch über Zweierküken reden. Nein. Okay, ich rede jetzt nicht mehr. Ich finde, aber nur mal eben kurz eine Einschätzung von Zweierküken. Zweierküken ist anders als Kainohasen. Oh, echt? Doch, ist anders als Kainohasen. Ist auf einer anderen Seite. Ne? Oh. Ja. Ich sehe schon, wir sind hier Männer dominiert. Moment mal. Nein, also. Zweierküken ist anders als Kainohasen. Kainohasen geht halt eher um die Sache, wie es zwei Menschen finden. Und Zweierküken ist es halt so, wie was passiert eigentlich, wenn diese zwei Menschen länger miteinander zusammenleben, was da Probleme gibt und dann die ganzen Eifersüchteleien und so. Es ist ein Beziehungsdrama, keine Liebesstory. Es ist eher so natürlich auch eine Liebesstory. Es ist halt eher Probleme der Beziehung, bla blub, solche Sachen halt. Ist trotzdem lustig anzusehen. Nicht ganz so witzig wie Kainohasen, aber trotzdem gut anzusehen. Ja, ich glaube mal hier. Das war jetzt Kinocharts Platz 2. Kinocharts Platz 2. Aber ein deutscher Film. Ja, natürlich, ja. Til Schweiger. Oh. Til Schweiger ist bekannt. Ja. Sonst hätte er nicht in deinem Film da mitgespielt. Ja. Ich glaube, es passt jetzt. Hugo Stieglitz. Also da hat er echt perfekt gespielt, das muss man mal. Ich denke, wir gehen jetzt einfach mal ganz schnell durch. Ich glaube, über den nächsten Film müssen wir nicht viel reden. Alvin und die Chipmunks. Wie können die kleinen Kinder das verstehen? Also, ich verstehe deine Frage nicht. Ich verstehe. Was? Nein, ich meine, ich habe früher auf RTL 2 oder wie hieß es? Ja, das war, RTL 2, ja, habe ich die Cartoon-Serie geguckt. Ja, genau. Ich auch, klar. Ja, aber die läuft ja nicht mehr. Und haben die Kinder früher, kennen die Kinder Garfield aus den Cartoons? Kennst du Garfield als Comicbuch? Nein. Ich kenne Garfield als Comicbuch. Ich kenne es als Zeichentrickserie. Die Zeichentrickserie habe ich vielleicht einmal 15 Minuten in meiner Kindheit gesehen. Und ich habe nur die Comics halt gesehen. Und ich glaube nicht, dass es viele Kinder gibt, die Garfield als... Aber bei uns im Kino? Voll. Ja klar, ist ein Kinderfilm. Garfield muss man auch zu Weihnachten. 24., 25., 26. Voll. Ja, das glaubt man nicht, was die Kinder nicht zu tun haben, ne? Ja, also, nö, meine Kinderfilm hat doch jeder geguckt. An Weihnachten war ich mit Lego-Spielen beschäftigt. Da gab's nichts. Da gab's so eine Erdnuss und ein kleines Lego-Spiel und da musste ich mich damals mit begnügen. Ja. Aber jetzt, die Jugend ist ja so verdorben. Ja. Nein, aber ich meine, Alvin and the Chipmunks, ich bin immer noch im Englischen. Warum heißt das eigentlich Alvin and the Chipmunks? Achso, ja klar, das sind diese Chipmunks, diese Erdhörnchen. Aber sind doch drei. Warum spielt er denn, hat er jetzt so eine Sonderrolle? Alvin ist die Hauptrolle, Mann. Und wer ist nochmal der Mensch? Gibt es den eigentlich auch in dem Film? Ich habe den Film ja, der Mensch. Ich weiß leider nicht mehr. David oder so, ne? Dave ist es. Und das geht, also worum es geht, ich glaube, es weiß ich, aber es geht halt um diese kleinen Chipmunks, also die Erdhörnchen, die halt eine Band, Let's Start a Band, die eine Band gestartet haben. Gab es auch noch Mädchen von? Die sind, glaube ich, jetzt hier in diesem zweiten Teil, der kommt. Richtig. Der zweite Teil, der kommt noch, ne? Nee, der zweite Teil ist das. Ach, das ist der zweite. Da steht nur Alvin and the Chipmunks. Ja, aber du hast es doch vorbereitet. Aber da stand nirgendwo, dass es Teil 2 ist. Das Teil 2, den ersten Teil gab es schon. Okay, das ist der zweite Teil. Das sind die Mädchen, die jetzt auch noch mitkommen. Das sind, wie heißen die? Weiß das jemand noch? Chip Girls? Nein. Kein Plan. Die halt, Chip-User. Nein, irgendwie so ein Chip-User. Nein, das ist Chip-Pets? Ich glaube, wir sollten auch. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, dass ich habe jetzt keine Ahnung über die Geschichte, die sie im Kinofilm haben. Auf jeden Fall gibt es halt dieses ganze Hin und Her. Wir kennen sie aus der Kinderserie. Wir sind ja auch nur bei den DVD-Charts. Ja. Nein. Kinocharts. Kinocharts haben wir rausgenommen wegen Ice Age 1, 3, 2. Ja. Nein, auf jeden Fall Evan the Chipmunks. Platz 4 haben wir hier Soul Kitchen. Ein deutscher Film. Leider meistens nur in den Event-Kinos zu sehen. Was heißt Event-Kinos? Ja, es sind so diese kleineren Kinos. Also die so, naja, wie soll man sagen, Event-Kinos heißt es halt. Ne? Das sind so die Straßenecken-Kinos, wo dann die meisten nur so ein, zwei, meistens nur einen Saal haben, der so kleiner ist, wo es ein bisschen gemütlicher zugeht. Und die dann auch mal so Kurzfilme spielen. Nicht diese großen. Ja, einfach so, was kann man sagen? Alternative Geschmäcker vielleicht auch mal ein bisschen befriedigen. Ja, Soul Kitchen. Ich kann leider selber nichts drüber sagen. Ich weiß es nicht. Ja, man sieht es also nicht in diesen großen Multiplex-Kinos. Genau. Müsste man sich selber nochmal drüber informieren. Dann haben wir hier auf Platz 5 Fame. Da hat ja Robin schon ein bisschen was drüber erzählt. Ja, ich glaube, die haben nur so viel Geld eingespielt, weil jeder dachte, das wird der Film, der Remake. Ich meine, in diesem Film sieht man nichts. Also im Endeffekt doch, aber... Tanzende Menschen, oder nicht? Ja, tanzende Menschen, toll. Ich meine, die hat keine richtige Story. Man guckt sich den Film an und denkt, okay, irgendwann klären die auf die Story. Okay, wird nicht aufgeklärt bis zum Ende. Echt? Im Endeffekt geht es einfach nur darum, okay, erstes Lehrjahr, zweites Semester, also erstes Semester, zweites Semester, drittes Semester, Abschlussprüfung, die gibt's nicht so wirklich. Wir haben es geschafft, kein Tiefpunkt, kein Hochpunkt. Da gibt's kein wirkliches Drama, nicht wirklich. So ein wird kurz mal angehaucht, da wird irgendwie eine mal ein bisschen... Naja, da die wollten eine Platte aufnehmen mit zwei Jungs so und dann kriegt nur sie die Platte und die Jungs werden ausgeschmissen so in die Richtung, aber halbe Minute Tiefpunkt, dann ist alles wieder alles gut, man kriegt die aber gar nicht mit. Pass auf, und dann ist es ja eine Person. Dann gibt es aber in diesem Film 10 Hauptpersonen. Oh. Und man kann die alle nicht auseinanderhalten. Und dann weiß man nicht, wer was macht. Und man denkt, okay, jetzt führt man irgendwann mal eine ein, die ganz wichtig ist, passiert nichts. Also im Endeffekt. Ich glaube, dich werden gerade 1000 Mädchen harponieren. Nein, ich habe mit sehr vielen Mädchen drüber gesprochen. Die meinen, ein schlechter Film. Ach so, ich hätte es jetzt anders gedacht, weil wenn man jetzt so Sachen wie High School Musical, ja, 1, 2, 3, 4, 5, habe ich gesehen. Und das ist wirklich viel besser. Und echt? Was auch viel besser ist Street Up und Street Up 2, The Streets, ist auch viel besser. Es gab, was ich auch noch weiß, es gibt ja Honey noch. Ja, auch viel besser. Also ganzen Tanzfilme. Also ich, ja. Die Jungs sind ja meistens nicht für diese Tanzfilme. Bei mir geht es so, ich mache Musik, ich finde das ein bisschen gut, weil auch viel Musik drin vorkommt. Aber die Jungs spricht das ja meistens nicht so an, aber die Mädchen sind ja begeistert. Ja. So, und ich glaube aber nicht. Anscheinend jetzt wohl nicht mehr. Nee, nicht bei Fame. Also bei Fame kannst du das raushauen. Wahrscheinlich sind die Leute einfach reingegangen und dachten, oh, Tanzfilm musste man rein und alle Mädchen rennen rein und dann dachten die alle so, Und alle so, erst so, und alle so, yeah, und dann alle so, oh. Oh yeah, alle so, yeah. Ja, am Anfang sind sie auch auf so, yeah, tanzen, Musik, yeah. Ja, aber es war anscheinend nicht so. Naja. Ja. Jetzt kommen wir leider zu dem traurigsten Teil. The End. Ich denke mal, also uns hat es jetzt auf jeden Fall Spaß gemacht, denke ich. Also es war eine lustige Runde jetzt hier. Wir haben jetzt auf jeden Fall fast, was war's? Ja, knapp eine Stunde. Knapp eine Stunde haben wir jetzt schon geredet und wir dachten nicht, dass wir eine Stunde schaffen. Also wir hatten gerade hier eine halbe Stunde interpretiert, die wir schaffen. Also uns macht es Spaß. Ich hoffe, euch macht es Spaß. Und wir werden auf jeden Fall noch, kann man uns auf unserer Webseite dann besuchen, die... Ich denke mal, kurz nachdem wir diesen Podcast jetzt hier abgeschlossen haben, filmflimmern.de haben wir uns jetzt hier ausgesucht, den werden wir uns auch registrieren. Und ja, jetzt gleich, in diesem Moment. In diesem Moment. Ja, und dann werden wir gleich den Podcast hochladen. Ja, und dann natürlich in Zukunft versuchen, eine etwas strukturiertere... Wir kriegen auf jeden Fall Struktur rein, wir kriegen auch Routine rein, denke ich mal. Ja. Also schreibt bei den Comments und schreibt alle Leute mehr Struktur. Ja, wir werden erstmal dann gleich mail@filmflimmern.de für Kritik. Irgendwie sowas, ja, auf jeden Fall. Was war das? Mail@filmflimmern.de? Hoffentlich ist die gleich noch. Oder Info @. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall kann man sich dann auf www.filmflimmern.de nämlich das Ganze dann anhören. Ich hoffe, die Domain ist noch frei. Ja, kann man ja nachgucken. Auf jeden Fall. Ja, sonst synchronisieren wir es nach. Nein. Okay. Ich hoffe, uns hat es Spaß gemacht. Euch hat es bestimmt auch Spaß. Also ich hoffe, es Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns hiermit. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.